It's me, Mario! Liebe Zockerinnen und Zocker, Zuhörer und Zuhörerinnen von Zockhard, hier ist der Dennis und hat heute nur ganz kurz was zu sagen, jedenfalls so im Rahmen des Podcasts, denn in Wirklichkeit ist diese Folge heute keine klassische Folge, wo wir uns zu Hause hinsetzen und über Games sinnieren und quatschen und diskutieren. Sondern das Ganze haben wir natürlich trotzdem gemacht, was ihr gleich zu hören kriegt. Also wir haben uns trotzdem hingesetzt und sinniert und gequatscht, aber nicht zu Hause, sondern in Essen hatten wir kurz auch bei Facebook und auf den anderen Kanälen etc. angekündigt in Essen im EMO, das Jugendzentrum. Da hat nämlich der Nachtwind, der ja auch einen fantastischen Podcast hat, und auch ein sehr guter und ebenso fantastischer Poetry Slammer ist, ein Gaming-Spezial veranstaltet, also so eine Art Treffpunkt, eine Abendveranstaltung, oder eigentlich ging es den ganzen Tag, so ab mittags, nachmittags, aber bis spätabends, und da wurde gezockt, bis die Daumen glühten, an allen möglichen Spielstationen. Ich habe mit Christian und Andi vor Ort haben wir uns das mal angeguckt. Da gab es Street Fighter in verschiedenen Varianten. Ich habe Leute BlazBlue spielen gesehen an der Xbox One. Ein Super Nintendo stand halt da, eine PS2, eine Xbox, ein GameCube, ein Nintendo 64. Es war halt ein Jugendzentrum, deswegen gab es auch Billard und Kicker. Also insgesamt wird einfach viel gespielt. Es gab auch verschiedene Spiele, die meisten Sachen dann auch Multiplayer-mäßig natürlich komplett aufgestockt mit 4 Controllern oder so. Das war schon eine sehr, sehr coole Angelegenheit, vor allen Dingen, wenn man sowas einfach nicht so oft hat bei uns im Ruhrgebiet oder auch generell. Ist ja jetzt nicht so, dass jede Kneipe oder jede Stadt irgendwie verschiedene Locations hat, wo solche Veranstaltungen nerdiger Natur irgendwie stattfinden. Nein, deswegen war das was Besonderes. Und es gab sogar eine Rahmenveranstaltung oder mehrere Rahmenveranstaltungen, Programmpunkte. Es hat ein Stand-Up-Comedian sozusagen, ich glaube, der ist auch Poetry Slammer, der hat einen Live-Slam beziehungsweise Comedy-Programm gemacht. David Grashoff war das. Dann gab es noch Live-Musik von 16817, ist so ein Chiptune-Künstler gewesen. Und genau dazwischen, zwischen den beiden Veranstaltungen, haben wir, das heißt der Christian und ich, zusammen mit dem Andi, dem David Grashoff, dann noch einem Game Designer, Thomas Engelbert, und ich glaube, das war's. Der Jay, der war ja gar nicht dabei, genau. Wir haben einen Live-Podcast gemacht. Jay hat nur die, also Jay ist der Nachtwind, der das Ganze auch angestoßen hat. Jay hat nur die Idee sozusagen für das Gesprächsthema geliefert, hat eine These geäußert und dann uns damit quasi allein gelassen. Und zwar auf der Bühne, richtig mit Licht und vor Publikum. Das Ganze wurde live gestreamt bei YouTube und mitgeschnitten. Das war eine ziemlich witzige Erfahrung und hat eine Menge Spaß gemacht. Und den Mitschnitt haben wir bekommen von den lieben Leuten vom der Nachtwind Podcast. Also, dass wir, weil wir ja nun mal auch daran teilgenommen haben, diesen nun auch als Podcast-Folge sozusagen benutzen dürfen. So haben wir ein bisschen Cross-Werbung, Cross-Promotion für unsere beiden Podcast-Sendungen sozusagen generieren können. Und das kriegt ihr jetzt zu hören. Das bedeutet, die ganze Folge wird im Prinzip daraus bestehen. Am Ende gibt es nochmal ein Stückchen Musik vom 16817, von dem Künstler, der aufgetreten ist, um das Ganze einfach so ein bisschen abzurunden und das ganze Feeling so ein bisschen mitzunehmen. Das war ganz spannend. Und dann gibt es auch bald wieder eine neue Folge von uns zu hören mit konkreten Themen, wie man das von uns gewohnt ist, mit dummen Sprüchen und allerlei Keilerei über Videospiele. Ja, dazu aber dann später mehr, auch wie immer auf unseren Kanälen. Das könnte man mal kurz sagen, unsere Folgen vom Podcast gibt es seit neuestem auch bei YouTube zu hören. Und da könnt ihr natürlich mal reinschauen, wenn ihr gerade keinen Podcatcher irgendwie zur Verfügung habt, aber ihr wollt gerade mal eine Folge hören oder jemandem was zeigen. Irgendwie hier, da haben die Deppen von Zarkat mal wieder so ein ganz tolles Thema besprochen. Guck mal da. Könnt ihr also jetzt auch bei YouTube machen. Ansonsten freuen wir uns wie immer über allerlei Kommentare. Ganz besonders freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes, richtig? Und ansonsten auch über alles, was ihr uns schreibt und inwiefern ihr uns auch Feedback geben mögt. Freuen wir uns drüber, finden wir gut. Jeder, der teilnimmt, ist cool und deswegen immer her damit mit den Kommentaren. Ja, soweit so gut. Ihr hört jetzt einmal bitte schön den Live-Podcast, den wir im Emo Sofa Gaming Spezial aufgezeichnet haben zum Thema künstliche Intelligenz. Viel Spaß und ich sage bis zum nächsten Mal. Zock on, zock hart. Ja, ich glaube, wir sind jetzt live mit Ton dabei. Herzlich willkommen zum gemeinsamen Nachtwind live und, nee, andersrum, Zockhart und Nachtwind Podcast. Und wir haben uns gedacht, es wäre ganz nett für den Einstieg, dass der Jay, der nämlich schon mal einen Blog-Eintrag zu einer bestimmten KI gemacht hat, uns was erzählt und dann stellen wir uns ein bisschen vor und quatschen über KI. Ich habe gedacht, du sagst jetzt, dass ich anfange, weil ich immer sehr gut da drin bin, Leute hart auseinander zu polarisieren. Ja, ich fange ganz sanft an mit der Behauptung, dass Forza Motorsport auf der Xbox die beste Spiele-KI jemals entwickelt hat. Weil der Trick daran ist folgender: Forza geht hin und wenn ich mit meiner Konsole spiele, fängt an, Forza zu lernen, wie ich spiele. Der schaut sich an, wie ich die Ideallinie ignoriere oder halt bediene, wie ich bremse und so weiter, fängt an, mich in dem weltweiten Fahrerfeld dann einzustufen. Und jetzt kommt der spannende Teil. Anstatt dass die KI jetzt nun wirklich von den Programmierern geschrieben ist, wenn meine Freunde, die mich in der Freundesliste stehen haben, online gehen in dem Spiel, tauche ich bei denen als Fahrer auf. Und ich bin genau da so ein kolossales Arschloch, wie ich es, wenn ich alleine spiele, auch bin, weil ich rempel und schubse und abdränge und so weiter. Und das funktioniert tatsächlich. Das Spiel fängt an, das irgendwie zu erlernen, überträgt aber dann mein Fahrverhalten auch natürlich auf Strecken, die ich noch nicht gefahren bin. Also ich tauche nicht auf dem einen Kurs nur auf, den ich gefahren bin. Das Interessante ist, das Spiel fängt dann halt auch, wie gesagt, mich an einzuordnen, irgendwie, wie gut fahre ich im internationalen Vergleich. Das heißt, ich bekomme eine Schwierigkeitsstufe zugewiesen. Meine Freunde sagen, ich komme irgendwo beim Mittel raus, weiter schaffe ich es nicht. Ich finde aber sehr schade, dass diese Technologie nicht weiter in der Spielebranche genutzt wurde, weil der Gedanke, gegen meine Kumpels online FIFA mich zu verbessern, gegen die, indem ich gegen eine KI antrete von denen und dann die Chance habe, mich auch daran weiter zu messen, finde ich sehr interessant und sehr spannend. Und ich bleibe deshalb bei der Behauptung, mit der ich hier gleich ganz schnell auch wegrenne, dass dieses KI-System, auch wenn es keine im ursprünglichen Sinne des Wortes wahrscheinlich künstliche Intelligenz ist, das beste System ist, das es gibt. Viel Spaß. Go! Ja, ein kleiner Applaus für unseren Jay. Schön. Direkt eine polarisierende Meinung am Anfang. Hast du was zu sagen? Das ist Thomas. Willst du dich kurz vorstellen und dann als, ja, oder stell dich vor. Ja. Mein Name ist Tommy. Ich bin gelernter Game Designer und Programmierer. Und ich habe mich im Studium ziemlich hart mit KIs auseinandergesetzt, weil ich das Thema einfach sehr spannend finde. Ja, ich denke, das reicht zum Vorstellen. Und ja, was sagst du zu diesem, ich sag mal, Klotz, dass das die beste KI ist? Ist ein bisschen schwierig. Also ich finde das Konzept sehr interessant, muss ich sagen. Ich habe selber Forza noch nicht gespielt und ich habe von der KI auch vorher nichts gehört gehabt. Generell sind selbstlernende KIs immer ein Problem, weil die meistens dazu neigen, einfach so schnell zu lernen, dass sie innerhalb kürzester Zeit einen Spieler völlig ausstechen können. In dem Fall lernt die KI ja aber nicht besser zu werden, sondern lernt sich dem Verhalten des Spielers anzupassen, beziehungsweise imitiert das Verhalten. Das ist ein neuer, interessanter Ansatz. Inwieweit der auf andere Spiele übertragbar ist, finde ich so aus dem Stand ein bisschen schwer abzuschätzen, weil du ja bei einer Fahrlinien einen relativ klaren Einzelpunkt hast, den du dann halt noch, wie zum Beispiel mit Rempeln und Ähnlichem, so ein bisschen erweitern kannst. Dagegen bei so einem Spiel wie FIFA oder am besten gleich einem hochkomplexen Echtzeitstrategiespiel hast du natürlich viel mehr Variablen drin. Das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Würde ich mal so als Eingangsstatement beantworten. Und vor allen Dingen die interessante Frage, warum sollte das keine künstliche KI sein? Also keine künstliche Intelligenz, ist ja künstlich geschaffen. Ja, Christian. Ich habe es vorgestellt, jeder kann jetzt was sagen, aber muss ich vorher einmal vorstellen. So ein bisschen wie, ich bin Andi Affe und esse gern Bananen und habe diese Meinung. Ja. Nee, ich bin Christian, ich bin einer von zwei stetigen Mitgliedern von Sorkat, von dem Podcast, Games Podcast. Ja, Forza habe ich auch nicht gespielt, genau wie du. Weil ich ist auch ganz schön unfair, ne? Sollen sie reinwerfen? So, was sagst du denn eigentlich dazu? Nee, alles gut, aber ich habe von der KI-Variante auch gehört. Und ich glaube, bei Sportspielen ist sie relativ gut anwendbar. Also auch bei FIFA und sowas. Aber bei einem Assassin's Creed oder irgendwas glaube ich nicht, dass die funktionieren würde. Weil das ganz einfach zwei verschiedene Dinge sind. Bei Sportsachen hat man halt immer wieder dieselben Abläufe. Wenn ich in FIFA spiele, gehe ich halt rechts über die Flanke, flank rein und versuche ein Tor zu machen. Und da kann der Computer sich halt anpassen oder die Sachen halt adaptieren. Aber bei, wie du schon sagst, Echtzeitstrategiespielen, also glaube ich nicht, dass das so gut funktionieren würde. Von daher für Sportspiele, Motorsport und Sachen, glaube ich, gut anwendbar. Für andere Sachen muss eine vernünftige KI her. Was meinst du mit vernünftig? Ja, also das beste Beispiel ist, ich mache irgendeine Mission, wo ich jemanden begleiten muss, eine Escort-Mission. Wieso ist in jedem Spiel dieser NPC langsamer, als ich laufen kann? Ich verstehe es nicht. In jedem Spiel ist der NPC langsamer. Das stimmt. Ich verstehe es nicht, warum. Das macht keinen Sinn fürs Spiel und macht mir keinen Spaß, wenn ich selber spiele. Ich habe früher relativ häufig Shooter noch mit Tastatur gespielt. Und da hast du ja nur die Möglichkeit nach vorne oder nach hinten oder links und rechts und nicht mit dem Gamepad. Und manchmal sind die KIs ja einfach gegangen. Und als PC-Spieler konntest du gar nicht mitgehen. Du musstest immer rennen. Ja, genau. Du bist immer gerannt, bis irgendwie eine Blockade kam, hast wieder gewartet, bis sie hinterhergelaufen sind. Das war auch super nervig. Ja, Blockade geht ja noch. Gibt ja aber auch Spiele, wo die Mission dann abbricht, wenn man einen gewissen Radius irgendwie entfernt ist. Man läuft, boom, abgebrochen. Kannst wieder zurücklaufen den Weg, kannst wieder anfangen zu laufen. Das weiß ich nicht. Also. Wo wir gerade bei Zockhart sind. Dennis. Ja, danke, Andi. Ich bin der Dennis, ich bin Gründungsmitglied von Zockhart. Wir haben damals Zockhart als Radiosendung gemacht eigentlich und dann 2,5 Jahre irgendwie Radioprogramm gemacht im Duisburger Uniradio, dann jahrelang nichts gemacht mit Zockhart und das jetzt irgendwie vor jetzt auch 2 Jahren, irgendwie 2015 nochmal als Podcast revived. Und sind jetzt irgendwie dabei, einfach ein bisschen mehr uns da mit Zockhart zu bewegen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute hier dabei sein dürfen. Erster Live-Podcast, ganz spannend. KI finde ich auch super spannend. Ich komme tatsächlich wie der Tommy auch aus dem Games-Bereich, arbeite also auch in der Games-Branche. Habe als Tester und als Game-Designer gearbeitet, habe auch Game-Design-Unterricht mal gegeben an der Akademie, mich aber nie so extrem technisch mit so Themen wie beispielsweise KI befasst, weil ich da einfach nicht den technischen Background zu habe. Kann aber natürlich trotzdem als Gamer, aus Gamer-Sicht und auch als Game-Designer oder ehemaliger, ich mache was anderes, natürlich was dazu sagen. Auch ich habe noch nie Forza gespielt. Ich glaube, es war gar nicht so praktisch, irgendwie Jay vorher was wegzusagen, wie man das Leute vorstellt. Ja, ich wollte mich gerade beim Jay bedanken, dass für diese fantastische Themenwahl, von der niemand eine Ahnung hat. Was ist das für ein Spiel? aber die Grundidee, eine KI zu haben, die insofern intelligent agiert, dass sie quasi sich abguckt, was der Spieler oder die Spielerin macht, und dann das adaptiert auf das eigentliche Spielgefüge, ist ja eigentlich gar nicht neu, glaube ich. Ich kann aber jetzt auch nicht geschichtlich sagen, wo das irgendwie herkommt. Allerdings kenne ich das auch aus anderen Spielen, nur auf eine andere Art und Weise. Ich habe aber gerade an zwei Sachen gedacht. Erstens an Spiele wie beispielsweise einem New Super Mario Bros., wo Nintendo irgendwann diese Funktion eingeführt hat, wenn du irgendwie 10-mal an derselben Stelle stirbst, dir anzubieten, die Stelle zu überspringen. Was natürlich eine unfassbar minimale Variante ist, irgendwie, und auch überhaupt gar keine KI, ist halt nur eine Abfrage. Aber das ist halt trotzdem, im Prinzip musste ich da gerade dran denken, dass das eigentlich quasi genauso an der Stelle ansetzt und sagt, okay, ich merke, der Spieler kommt an der Stelle nicht weiter, da muss ja irgendwas gegen gemacht werden. So, auf der anderen Seite hast du zum Beispiel sowas wie ein Bloodborne oder halt die ganzen Dark Souls, Demon Souls Spiele, wo ja sowas Ähnliches auch gemacht wird, wie jetzt beispielsweise der Jay gerade bei Forza erklärt hat. Dein Verhalten wird quasi gemappt und dann woanders drauf projiziert, damit die KI-Spieler sich angleichen, wenn du mit deinen anderen Leuten online spielst, mit deinen Freunden. Und dann werden, oder wie Geisterfahrten, gibt es ja auch. Ne? Ein Ghost Track ist ja quasi dann auch eine gespeicherte Strecke, die ein echter Spieler gefahren hat. und somit wirkt das höchstwahrscheinlich realistischer, diese Strecke, die gefahrene, als wenn die KI einen Geist produziert. Oder du halt beispielsweise bei einem Bloodborne-Spieler hast oder bei einem Dark Souls, die irgendwo ihre Hinweise hinterlassen oder halt tatsächlich diese Geistpartie sichtbar halt darstellt. Das ist alles keine KI, aber das ist halt so ein bisschen so das ähnliche Konzept. Vorschritt sozusagen, also ne, genau, was davor war, die Vorstufe, richtig. Die Idee dahinter. Ja, es gibt definitiv, aber ich habe leider gerade kein Beispiel im Kopf, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, es gibt definitiv Spiele, die sich auch an dein Verhalten angleichen, wenn du irgendwo reinkommst, du hast irgendwie ein Areal, musst die Gegner alle plätten und du stirbst da 10-mal. Dann merkt sich das Spiel das und dann sind die Gegner einfach ein bisschen zurückhaltender. Ja. Auch nicht wirklich KI, aber halt trotzdem reagiert das Spiel auf dich auf eine andere Art und Weise, als dass der Gegner vorgegeben hat, alle 3 Sekunden die Attacke, alle, weiß nicht, 3 Schläge von dir weiche ich aus, ja. Und so weiter. Und so lernst du einfach das Muster auswendig und machst den dann platt. Ja. So, und um das zu umgehen, hast du halt dann irgendwie so ein bisschen so diese Angleichung, dass sich das Spiel irgendwie herabsenkt oder ansteigt im Schwierigkeitsgrad. Um noch einmal unseren letzten Gast, also hallo. Last but not least, einmal ins Gespräch zu holen. Ja. Magst du dich noch einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin David Grassau, ich bin eigentlich Comedian, das heißt, ich sitze hier, um dumme Sprüche zu machen. Und meine Erfahrungen mit KIs beginnen vor 20 Jahren mit meinem allerersten Tamagotchi. Der ist jetzt 23 und arbeitet bei DHL. Nein, also es ist tatsächlich so, ich zocke halt schon sehr, sehr lange. Und dieses was wir gerade besprochen haben, ich habe auch Forza übrigens nie gespielt. Oh, fuck, ich dachte gerade so, rette uns. Das hast du so. Ja, ich habe es auch gespielt. So. Ich bin auch kein großer Freund von Rennspielen. Ich kann es halt auch gar nicht. Das Einzige, was ich kann, ist bei GTA, aber auch nur, weil man da halt durch Gewalt irgendwie durchkommt, ohne Können. Und aber dieses Konzept, was wir jetzt gerade besprechen, ist ja tendenziell eher so eine Art adaptive Schwierigkeitsanpassung an den Spieler. Was ja an sich auch eine nette Idee ist, dass das Spiel tatsächlich lernt, wie du spielst und das irgendwie von sich aus einrichten kann, dass das Spiel immer noch herausfordernd für dich ist, ohne es zu einfach zu werden. Also so eine Art adaptive Schwierigkeitsgrad ist ja, aber die Frage ist das tatsächlich KI. Also für mich ist KI, wenn ich jetzt Battlefield spiele oder Call of Duty spiele und ich schieße auf einen Gegner, der ohne Deckung da steht und ich habe den 3-mal getroffen und er steht immer noch da und schießt auf mich, obwohl er einfach mal in Deckung gehen kann. Ja gut, aber das gibt es ja tatsächlich auch im Online-Spiel. Also ich weiß, ja, da gibt es manchmal keinen großen Unterschied zwischen dem Schwierigkeitsgrad einfach und was man im Online hat. Ja. Also man kann auch mal aus so einem Gasgranatenareal einfach mal rauslaufen. Man muss hier halt stehen bleiben und einfach ersticken. Das geht auch anders. Aber das ist halt für mich eher die künstliche Intelligenz des Spiels oder einfach, um wieder zurück auf GTA vielleicht zu kommen, wie die Umwelt sich dir gegenüber verhält. Das hat, glaube ich, für mich persönlich mehr mit künstlicher Intelligenz zu tun, als tatsächlich ein Spiel, das sich meinem Schwierigkeitsgrad anpasst, ja. Obwohl es ein nettes Konzept ist. Also, ich habe leider auch keinen Forza gespielt. Aber das wäre echt, ja, egal. Was ich mich gefragt habe, ist, spielt man eigentlich noch gegen echte Gegner oder spielt man immer nur gegen KIs? Also, weil ich habe... kurz, weil ich diesen Blog-Eintrag gelesen hatte, mich auch kurz informiert und ich habe gelesen, dass diese KIs halt immer eingebunden werden sozusagen und ich weiß halt nicht, ob man überhaupt gegen andere Spieler spielt. Und es macht ja immer einen Unterschied, ob du ein Spiel spielst gegen die KI oder gegen Freunde oder andere Mitspieler. Die verhalten sich ja immer irgendwie anders. Und ich finde es dann schon beeindruckend sozusagen, dass du gegen eine KI spielst, die ist aber wie Menschen in Anführungsstrichen verhalten. Das ist halt irgendwie schon krass. Aber ja, ich habe auch nie Forza gespielt. Das ist wahrscheinlich so eine Keynote besser in der Mitte gewesen, wenn wir im Gespräch sind. Ja, ich meine, wenn wir über KI sprechen, können wir ja eigentlich auch mal einmal einen Rundumschlag machen, was wir Podcast-Gäste in der Runde alle selber für die beste KI halten oder generell, wie wir KI definieren. Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen, rein technisch gesehen. Ich habe zum Beispiel einen Gamasutra-Artikel gelesen, wo diverse Branchenmitglieder oder Leute aus der Branche halt irgendwie dort arbeiten, darüber gesprochen haben, dass bei Games die KI eine ganz andere ist als beispielsweise in der Technologie, also in der Robotik oder so, oder bei Spracherkennung etc. Ne? Dass irgendwie heutzutage, wir sind ja irgendwie von KI, sind wir eigentlich umgeben, ohne das zu merken. So Siri auf unserem iPhone ist eine KI, die lernt und die deine Stimme erkennt und die darauf reagieren kann. Natürlich wird er das beigebracht und die denkt nicht von alleine, aber es geht ja trotzdem irgendwie in ganz kleinen Schritten in diese Richtung. Und da gibt es ja diverse andere Beispiele. Ja. Und KI in der Games-Industrie ist ja dann doch fast fast immer, bis auf so ein paar Ausnahmen, wie jetzt beispielsweise bei Forza oder mit Sicherheit auch bei ein paar anderen Spielen, dass das eigentlich eine geskriptete und vorgegebene Verhaltensweise des NPCs ist, des Gegners oder der Spielfigur, mit der du halt agierst. Und die sich dann ein bisschen darauf einstellt, wie du reagierst oder wie du agierst. Je nachdem, was du halt machst, reagiert die Person halt entsprechend. Wenn du nett bist, dann reagiert die auch nett so und schreit dich nicht an oder schießt dich nicht über den Haufen. Ja, das wäre so wie so eine Abfolge. Ich weiß gar nicht, wie du kommst ja dann genau, beschäftigt. Wie ist das? Ist das so, dass das mehr wie so eine Abfolge ist? Also wie so ein Wiss und Wenn, irgendwie, keine Ahnung, wie bei diesem Gefangenen-Dilemma, wenn er irgendwie mir das Geld nicht gibt, dann gebe ich ihm im nächsten Zug auch nicht das Geld. Oder ist das mehr so, dass es tatsächlich sich auf Situationen einstellt und aus Situationen lernt und nicht vorgegeben hat? Also dass sich das auch entwickelt. Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt, in Spielen. Das kommt immer darauf an, wie der Programmierer es vorgesehen hat. Ja, nein, also es gibt verschiedene Standardansätze, die eigentlich sehr viel genutzt werden, sehr weit verbreitet sind. Da hast du einmal die Finite-State-Machines, die halt zwischen verschiedenen Stadien hin und her wechseln können. Sagen wir zum Beispiel, du hast eine Situation, wo ein Wächter um einen Gebäude oder irgendeinen bestimmten Pfad abläuft und wenn er irgendeinen Reiz kriegt, sei es, weil der Spieler einen Stein geworfen hat, irgendwo hingeschossen hat oder sonst was, dann wechselt der halt von dem Patrouillenstatus in den Status, ich gehe nachschauen, was da ist. Wenn er den Spieler sieht, wechselt er rüber in den Status, ich greife den Spieler an. Wenn er den Spieler nicht findet, wechselt er wieder zurück in den Patrouillenstatus und so weiter und so fort. Das kann man auch verschachteln, dass jeder Status nochmal verschiedene Unterstadien hat. Dann hast du Verhaltensbäume, Behavior Trees, die haben halt einen Entry Point, an dem sie ansetzen und dann fragen sie sich Stück für Stück durch, bis sie halt bei irgendeinem Endpunkt rauskommen, wo sie sagen, das ist jetzt ein kleines Stück, das kann ich so umsetzen. Es werden teilweise auch neuronale Netze eingesetzt, die aber sehr selten und mit sehr viel Vorsicht. Gerade das Problem mit den Selbstlernenden ist einfach, dass du nie wirklich vorhersagen kannst, in welche Richtung die sich entwickeln. Ja. Und das macht es halt einfach unglaublich schwierig. Es gibt meines Wissens nach 2 Spiele, die das benutzen. Das eine war Creatures, uraltes Spiel. Mhm. Und du ziehst dabei kleine Kreaturen halt auf und da hast du ein Netz, was halt selber lernt, auf gewisse Reize zu reagieren. Da ist das relativ safe, weil du es nicht dem Spieler entgegensetzt. Den anderen Titel fällt mir gerade gar nicht mehr ein, wo ich das war. Ja, ist halt so verrückt, weil die auch in so einem System halt agieren. Also ich meine, in meinem Kopf sind wir dann ganz schnell bei ich weiß nicht, Terminator oder also Skynet-mäßig irgendwie und dann die Welt wird übernommen von den KIs oder es ist halt das typische Szenario in Science-Fiction-Filmen. Ja, da sind wir noch ziemlich weit von weg. Also es gibt in der KI größtenteils 2 Bereiche. Es gibt einmal die Soft-AI und die Hard-AI. Die Hard-AI versucht wirklich menschliches Denken nachzuempfinden, wirklich zu simulieren, nicht nur zu emulieren. Also wirklich genau so nachzubauen, nicht nur so zu tun, als ob. Und da sind wir noch, wie gesagt, sehr, sehr weit von weg. Es gibt die Soft-AI, die halt auf einen ganz bestimmten Kernbereich runtergebrochen ist, wie zum Beispiel eine Schach-KI. Die Schach-KI wird immer besser darin werden, Schach zu spielen. Aber die Schach-KI wird nie was anderes tun, außer Schach zu spielen. Das heißt, eine Soft-AI ist immer nur in dem Rahmen, den du ihr gibst, möglich zu handeln. Noch nicht stehen geblieben. Genau. Aber ich wollte dir die Brücke zu schlagen zu Skynet. Ich weiß auch nicht. Ich fand das gerade. Ich will jetzt über Skynet reden. Du hast ganz so spontan in den Sinn. Nee, ich weiß nicht, oder habt ihr irgendeine Spiele-KI, die euch so im Gedächtnis geblieben ist? Weil, also ich erinnere mich immer, und das ist für mich die dümmste Spiele-KI. Ich weiß nicht, habt ihr Command Conquer gespielt? Ja, klar. Diese Sammler-KI. Die war ja so strohdoof. Es gab so Sammler, die Ressourcen sammeln sollten. Und sobald das Ressourcenfeld in deiner Nähe abgebaut ist, ist es halt einfach unbewaffnet in die gegnerische Basis gefahren. Weil da Ressourcen waren. Genau, weil da Ressourcen waren. Ja, das war halt die dümmste KI. Und irgendwann. Das ist ein wunderbares Beispiel, wenn ich da mal kurz rein. Ja, klar. Das ist ein wunderbares Beispiel. Eine KI wird immer das tun, was du ihr sagst. Nicht unbedingt das, was du von ihr willst. Das ist ein Heidenunterschied, ob man es glaubt oder nicht. Ja. Es gibt total spannende Experimente, wo zum Beispiel mehrere Würfel aneinander gekettet worden sind, also im virtuellen Raum, und die sollten selbstständig lernen, sich fortzubewegen. Im Wasser, in der Luft, an Land. Und ich habe dir auch dieses Video geschickt. Genau, ich hatte das tatsächlich gesehen. Genau. Als Recherche. Und die konnten sich halt selber einerseits körperlich weiterentwickeln, aber auch von den Gelenken her, wie sie die einsetzen, wie weit die sich bewegen können, etc. Und dann haben sie danach immer zwei Kreaturen gegenübergesetzt, in der Mitte einen Ball gepackt und die Aufgabe war, möglichst nah an den Ball ranzurobben. Wer als letztes den Ball berührt, der hat gewonnen. So, anstatt als jetzt letztes einfach, oder als erstes? Als erstes wahrscheinlich, als oder? Letztes noch. Also wer den noch hat, sozusagen. Ach so, wer den so, sichern okay, kann. Okay. Ja, ja, okay. Und was die gemacht haben, ist halt nicht zu dem Ball hinzugehen, sondern solche Geschichten wie zwei lange Arme, Ball nehmen, nach hinten werfen ja. oder ein langer Arm, den Gegner festpinnen und sich den Ball schnappen. Also eine KI wird in der Hinsicht immer versuchen zu cheaten, in Anführungszeichen, halt immer die Regeln genau so auszulegen, dass sie am effizientesten arbeitet. Ja. Und das ist nicht immer das Ziel, was du von ihr wirklich... Und da sind wir wieder bei Skynet. Aber ja, keine Ahnung. Aber dann zurück zum Spiel. Dann kann man doch in der Beta dieses Spiels irgendwie merken, okay, diese Sammler-KI macht das, was sie soll, aber nicht das, was ich will. Dann wie was wie eine Abfrage einzubauen. Ey, soll ich jetzt wirklich in die gegnerische Basis fahren? Ich habe keine Waffen. Also weißt du, so ich jetzt Spieledesign, Game-Design technisch. Aber die KI sieht ja nicht die gegnerische Basis. Sie sieht nur das Abbaufeld. Und sagt, okay, ich muss abbauen, ich wurde angeklickt, um abzubauen und fährt dann zum nächstmöglichen Abbaufeld. Wenn er dann halt die gegnerische... Da kann man so eine Abfrage einbauen, wie weit ist das weg von der gegnerischen Basis? Da würde von ich widersprechen, weil die Daten liegen ja vollkommen da. Also wenn du die Karte erstellt hast, dann weiß das ganze System ja, wo was verteilt ist. Und dann könntest du direkt über Heatmaps geben, also das Ganze in kleine Quadrate aufteilen und dann für jedes Quadrat gucken, wie sind die Werte da, wie nah ist der Feind. Wie nah sind die eigenen Einheiten? Dahin oder nicht? Wir können, können EA gleich auch mal eine Mail schreiben. Das hat sich in 10 Jahren halt einfach nicht verändert. So, ne? Ja, ich denke mal, das wird einfach daran liegen, dass die eine Zeit lang entwickelt haben. Irgendwann dann der klassische Feature-Creep kam. Also wir wollen noch das einbauen, wir wollen noch das einbauen. Oh, wir stellen fest, dass es aber total scheiße ist, müssen wir nochmal rausschmeißen. Und dann hast du irgendwann diesen Release-Termin und der muss halt eingehalten werden. Da ist auch eine sehr interessante Beobachtung, die man so über die letzten 10, 20 Jahre machen kann. Früher hieß es immer... die Spiele müssen jetzt schneller fertig werden, es geht nicht also von der Spielerseite aus, sie immer so lange brauchen, dann wieder verschieben und blablabla. Heutzutage kommen die Spiele meistens relativ zeitnah raus, sind aber völlig verbuggt. Ja, dafür gibt es immer Updates, was ja heutzutage immer die Möglichkeit, alles abzudaten, zwei, dreimal. Ja, ich kann es vor dem ersten Spiel 3 Stunden Updates. Hier. Genau. Habt ihr, ich bin auch ein riesen Mass Effect Fan, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus dem Science-Fiction-Ding, das neue Andromeda, das kam ja, das, als das rauskam, die Animationen, die wurden halt auch von einer, ich weiß nicht, ob es jetzt eine KI war, aber die wurde halt live berechnet. Sonst nimmst du immer so einen Motion Capture und dann, was die sagen, wird dann immer so aufgenommen und dann, und da wird durch die Sprache sozusagen berechnet, wie sich das Gesicht verhalten soll. Damit es noch realistischer ist, ne? Genau. Damit der Satz, auch je nach Betonung sozusagen, in dem Moment sich auch auf die Facial Animation also auswirkt. Aber es ist voll in die Hose gegangen. Idee, ja, genau, konnte nur in die Hose gehen, aber es ging halt so in die Hose. Ja. Die Leute haben sich so bewegt und das sah halt so wirsch aus. Aber jetzt im dritten Update, ist okay. Der Mass Effect spoilert wird getreten. Ich habe es noch nicht gespielt. Oh, okay. Okay. Sollte es auf jeden Fall. Schade, das ist auch ein gutes KI-Thema, aber dann nicht. aber KI in Spielen hat ja eigentlich einfach nur, ist ja einfach nur eine Fleißarbeit. Das heißt, wie viel Arbeit und Zeit hat der Programmierer da reingesteckt, dass diese Figur so reagiert, wie sie reagiert in einem Fall? Das heißt, sind ja alles so What-If-Abfragen oder If-What-Abfragen. If this happens, then, that, oder ja. If then, dann halt eher. Was passiert oder wenn was passiert, dann reagiert er so, wenn was passiert, reagiert er so. Das hat ja in meinen Augen ja nicht viel mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern das ist einfach nur. Ja, was passiert, wenn sowas passiert? Ne? Das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Das ist ja die Definitionssache. Ja. KI ist ja erstmal nur ein Begriff von uns, um irgendwie, also von uns Menschen, um irgendwie dem Computer zuzugestehen, dass er ja irgendwie auf eine Art selber so, genau, richtig handeln kann. Das ist aber die Frage, eigentlich muss man auch schon wieder anfangen, das Wort Intelligenz überhaupt erstmal. Ja, so, richtig. Theoretisch könnten wir da ausholen ohne Ende. Also allein das wird schon mal schwierig, weil es gibt fachlich keine festgeschriebene Definition, was Intelligenz ist. Natürlich, es gibt ja auch verschiedene Arten von Intelligenz. Es gibt ja Leute, die sagen, eine gewisse Bauernschleue haben und vielleicht keine Bildung haben und es gibt Leute, die eher musikalische Intelligenz haben, Leute, die eher sprachliche Intelligenz haben, Leute, die eher mathematische Intelligenz haben. Und Computer sind in dem Fall einfach dann Fachidioten. Das heißt, die können das, was sie können, das können sie super, aber das war es dann auch schon. Vor allen Dingen können Computer halt das, was die Programmierer den Computern sagen. Also das System im Spiel kann ja nur so viel, wie der Programmierer eingebaut hat. Aber ist das bei Schachcomputern auch so? Das heißt, wenn ich jetzt einen Schachcomputer habe und jetzt irgendein Programmierer hat einen Schachcomputer programmiert, Muss er denn auch besser sein im Schach als der Computer, damit der Computer besser ist? Nee, aber das, ist, nicht. Das ist genau das Ding. Also das ist, ich weiß, das wirst du wahrscheinlich besser wissen, aber das sind halt das, was ich eigentlich meine mit künstlicher Intelligenz, wenn ich darüber rede zumindest, dass die selbst Skynet. Lernen. Ich meine Skynet, nein. Aber es ist so, dass die ja halt tatsächlich selber lernen, weil es gibt so viele Züge, dass du das gar nicht, du kannst das gar nicht alles ihm sagen oder ihm geben. Es wurde letztens, glaube ich zumindest letztens, Go, kennt ihr dieses japanische Schachspiel? Mhm. Go, und das hat halt mehr Züge als Atome im Universum gibt, angeblich. Auch eine gewagte These. Ich wollte sagen, auch eine sehr gewagte These. Vom Naturwissenschaftler. Drop the mic. So. Nein, aber da konnte man ihm gar nicht alle Züge geben und er kann auch nicht mal alles berechnen. Er lernt also tatsächlich, was Sinn macht irgendwie. Also er denkt tatsächlich und es hat sich halt so weit entwickelt, dass der Entwickler oder der Programmierer gar nicht mehr weiß, warum der Computer diesen Zug macht. Er hat sich dafür entschieden. Und das ist halt eigentlich künstliche Intelligenz. Und dann, ja, finde ich halt irgendwie... Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Ansatz. Also vielleicht, um das mal einen kleinen Vorstoß zu wagen, eine sehr schöne Definition, die ich mal von Intelligenz gehört habe, ist die Fähigkeit, sich seine Umgebung zu beobachten und darauf passende Problemlösungsstrategien zu entwickeln und die dann auch umzusetzen. Ja. Ist auch bei Menschen nicht immer gegeben. Das stimmt, aber das kann man relativ gut, würde ich eigentlich sagen, auf künstliche Intelligenz in Spielen beispielsweise projizieren. Ja. Denn eigentlich ist es das, was du als Entwickler ja von einem Spiel erwartest oder beziehungsweise was du gerne einbauen möchtest, um das dann deinen potenziellen Spielern irgendwie vorzustellen, zu sagen, hey, guck mal, der reagiert auf dich oder hier deine Einheiten bei Command & Conquer. Die machen tatsächlich das, was du willst und nicht das, was du ihnen sagst. Was nämlich, wo ich gerade, als du es gesagt hast, auch nochmal drauf zu sprechen kommen wollte, das ist nämlich ganz interessant. Der menschliche Spieler hat ja auch eine Erwartungshaltung. Wenn du dem Befehl gibst, der Figur in deinem Spiel, die nicht die Figur ist, die du selber steuerst, sondern die Figur, die von einer KI ausgeführt wird, dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung als Spieler. Ja. Aber jeder Mensch hat auf jeden Fall eine andere Erwartungshaltung an die Figur, je nach Kontext. So, du spielst Command & Conquer und du gibst deinem Sammler irgendwie den Befehl, ja, hier, sammle mal die Ressourcen. Und ich habe eventuell die Erwartungshaltung, da wo ich den hinschicke, da sammelt er so im Blickfeldradius, sage ich mal, irgendwie die Ressourcen, dann kommt er wieder nach Hause. Ja. So, und dann kriegt er einen neuen Befehl von mir. Ein anderer Spieler würde eventuell erwarten, ja, der sammelt da, wenn er alles abgegrast hat, dann geht der woanders hin und sucht selber irgendwie schlau nach neuen Ressourcen. Dass der dann in die feindliche Basis reinfällt, ist natürlich dämlich und dann ärgert sich der Spieler darüber. Wobei ich dann auch sagen muss, wenn das nicht ganz klar dem Spieler kommuniziert wird, was er zu erwarten hat oder was er erwarten kann, dann hat der Game Designer Scheiße gebaut. Das ist korrekt. Ja. Du musst natürlich deinem Spieler auch sagen, hör mal, das und das kannst du von deiner KI oder von unserer KI in diesem Spiel halt erwarten. Das kannst du von deinen Einheiten erwarten oder halt auch nicht. Und dann kommt es natürlich darauf an, ich habe auch im Zuge der Recherche, ich glaube, wir haben uns alle vielleicht ein kleines bisschen irgendwie eingelesen oder so, oder mal geguckt, was es so gibt, außer die Kollegen auf den billigen Plätzen davor. Das ist nur Tamagotchi. Ich hab tatsächlich ohne Flachs, ich habe irgendwie künstliche Intelligenz in Videospielen gegoogelt, dann habe ich es gleich nochmal auf Englisch gegoogelt, um zu gucken, ob ich andere Ergebnisse kriege. Habe ich nicht, also habe ich mir die gleichen Ergebnisse durchgelesen, es waren irgendwie drei Artikel und so ein paar Zitate und so. Und ja, es war erstaunlich wenig, ne? Ja, also ich meine, du musst halt suchen. Ne? Du musst halt konkret vor allen Dingen auch suchen. Künstliche Intelligenz in Videospielen ist so, wie wenn du suchst nach Fantasy-Bücher aus Deutschland. So, ne? Dann hast du so zwei Komponenten, die diese Frage irgendwie quasi definieren. Dann hast du halt, entweder super viele unspezifische Ergebnisse oder halt nur ganz, ganz wenige. Aber ich habe halt generell nur ein bisschen was dazu lesen wollen auch und das war dann okay. Und da habe ich ein paar Zitate halt gelesen und ich glaube, ich habe ein kleines bisschen Faden verloren. Ein Zitat war auf jeden Fall halt, dass die, wie ich gerade schon sagte, dass das Spiel ja nur so intelligent ist, wie der, jetzt weiß ich wieder, wie der Computer das Spiel macht. Aber ein anderes Zitat ist, der Spieler hat eine gewisse Erwartungshaltung und deswegen muss der Programmierer die KI so doof machen, dass der Spieler auf einer Ebene ist. Dann, ne? Also das klingt jetzt irgendwie harsch und ich habe das wahrscheinlich auch ein bisschen blöd zitiert. Jetzt kein O-Ton, bitte nicht. Also ich mach Mario Barth Comedy, weil die Leute sind einfach richtig doof. Die mehr können die ja nicht. Aber gut, dafür füllt er halt die Stadien. Ne? Also ja, funktioniert. Aber das ist ja, glaube ich, der Deal. Ne? Also ja. Du hast halt, theoretisch sind dir die Möglichkeiten, die sind dir ja gegeben, so die KI so wild und irre zu gestalten, wie es dir als Programmierer oder KI-Designer halt irgendwie zusteht und was deine Möglichkeiten so hergeben. Aber du musst ja trotzdem wissen, was erwartet mein Spieler eventuell von dem Game und was für ein Spiel ist es überhaupt? Ist es eine Wirtschaftssimulation oder halt ein RTS oder sowas, ne? Wo du eigentlich erwartest, dass da irgendwie viel Taktik und viel Intelligenz hintersteckt? Oder ist es halt, keine Ahnung, ein Jump'n'Run und hier mein Goomba und mein Koopa Troopa, die laufen halt von links nach rechts die ganze Zeit, bis die von mir plattgetreten werden. Ja. Das ist das Einzige, was die an KI brauchen. Ne? Sonst, die reagieren da nicht drauf, die laufen halt rum. Ja. Und dann ist halt die Frage, was möchtest du haben? Und dann, wie Tommy gerade sagte, musst du dem Spieler auch beibringen, okay, da ist dein Gegner, gucken dir an, der läuft halt von links nach rechts, kannst du drauf springen, fertig aus. Ja. Oder du musst sagen, okay, pass auf, der Gegner, der hat ein Maschinengewehr, der hat auch ein gewisses Blickfeld, renn bitte nicht in das Blickfeld, denn dann schießt der Gegner auf dich, sondern versuch irgendwie dich rumherum zu schleichen und so, und dann gibst du dem Spieler vielleicht noch ein Tool an die Hand, wie bei Metal Gear Solid, dass du auf der Karte irgendwie den Lichtkegel, den Blickkegel, das Blickfeld auch anzeigst quasi, ja. Und dann kannst du selber entscheiden, okay, wie reagiere ich jetzt da drauf, und in dem Moment fühlt es sich, glaube ich, auch verhältnismäßig echt an, da ist Metal Gear Solid vielleicht gar nicht so das beschissenste Beispiel für, mal abgesehen davon, dass die sich halt irgendwie, dass die KI-Leute sich dann halt wundern, wenn da plötzlich so ein Pappkarton steht. Ja, also das ist und aber auch keinen Verdacht schöpfen. Ne? Aber dann natürlich niemals hochheben, um zu gucken. Nein, oh, ein Pornoheftchen. Ja, oder so, genau. Genau. Ja. Und das aber das fühlt sich halt für mich wieder dann so geskriptet an. Also das, ja, ist dann das ist ja eigentlich nur ein vortäuschende Realität. Also ich behaupte jetzt einfach mal, das hat mit künstlicher Intelligenz, wie ich sie vielleicht aus meinen Science-Fiction-Zeiten von Isaac Asimov kenne, nichts zu tun, sondern das ist tatsächlich einfach Programmieren und eine Reaktion des Spiels auf das, was der Spieler tut. Videospiele versuchen, die Realität vorzugaukeln. Manchmal klappt es sehr gut, wie zum Beispiel bei GTA oder bei Metal Gear Solid. Manchmal klappt es halt weniger gut, wie bei Super Mario, wo dann die armen Kumpels die ganze Zeit hin und her laufen, muss halt irgendwann wahnsinnig werden. Die müssen Alkoholiker werden, anfangen Drogen zu nehmen oder was auch immer. Nach vielleicht laufen die genau deswegen die ganzen Links und Rechts. Also die sind einfach alle auf Dope. Das aber, sind Pilze, die sind Drogen. Aber das heißt, für mich, wenn ich jetzt als ich bin aber auch einfach ein Science-Fiction-Fan. Für mich ist eine künstliche Intelligenz eine Intelligenz, die lernt und, jetzt kommen wir zu dem interessanten Punkt, die ein Bewusstsein darüber hat, was sie ist. Und das ist ja wieder der nächste Punkt, wo wir wieder in die nächste Stufe reingehen. Was ich persönlich jetzt auch interessanter finde, einfach, wenn es tatsächlich irgendwann mal uns gelingt, eine künstliche Intelligenz zu erschaffen, die diesen, ich glaube, Turing-Test übersteht, der sich selbst bewusst ist und dann auch noch lernen kann und dann auch noch Zugriff aufs Internet haben. Ich glaube, Stephen Hawking hat es ja letztens irgendwann mal gesagt, hier so 100 Jahre haben wir noch auf der Erde, weil dann sind wir platt. Und ich glaube, genau das meinte er. Wenn jetzt irgendwie wir tatsächlich so doof sind, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die auf Logik basiert, da haben wir nicht die besten Chancen. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich erläutere einmal kurz den Turing-Test, glaube ich. Ja. Vielleicht ist nicht jedem Begriff. Der Turing-Test ist eigentlich ein Test, um herauszufinden, die KI, welches Level hat die? Und der Turing-Test sozusagen würde sozusagen über das KI-Level hinausgehen. Das wäre dann wie ein Mensch. Der Test ist nämlich tatsächlich auch einfach, wenn ich richtig informiert bin, dass ein Computer sich mit einem Menschen unterhält und dann der Mensch nicht unterscheiden kann, ist es ein Computer oder ist es ein Mensch. Ja. Also ganz genau genommen sagt der Turing-Test aus, dass ein Mensch sich über ein Interface einmal mit einem Menschen unterhält und einmal mit einem Computer unterhält und am Ende sagen soll, was von beiden jetzt der Computer war und was der Mensch. Und wenn der Mensch das nicht hinkriegt, also ich glaube, es hieß, wenn die Leute in 50% der Fälle daneben liegen. Dann wäre es halt Zufall halt, ne? Dann genau. Ist ein Bild zu werfen. Den Turing-Test kann man auf verschiedene Arten und Weisen durchführen. Zum Beispiel, indem man Spieler gegen KIs in Ego-Shootern oder ähnlichen antreten lässt und dann hinterfragt, hast du gegen Menschen oder gegen eine KI gespielt? Da gibt es sogar ganze Wettkämpfe drum, die sich nur darum drehen, solche KIs zu schreiben. Mhm. Und allein in dem Kontext ist der Turing-Test längst geschafft. Ja. Das echt mal so. Ich habe letztens aber der Computer hat dann mich noch beleidigt wie ein menschlicher Spieler. Dann bin ich beeindruckt. Genau. Ja, das ist jetzt auch nicht so schwer. Ja gut, da kann man auf eine Bibliothek zurückgreifen. Ne? Drei Sätze reicht. Ich habe letztens gelesen, das war ganz interessant, da wurde der Turing-Test angeblich oder wie auch immer geschafft. Da hat der Computer aber vorgegaukelt, ein 11-jähriges ukrainisches Kind zu sein oder so. Und was von sich aus oder ist das programmiert worden? Nee, das ist, also die Entwickler haben das vorgesehen. Okay. Und dann war es halt irgendwie relativ klar, dass sie ja irgendwie manchmal was in Englisch was Falsches sagt oder halt irgendwie Quatsch erzählt. Das ist natürlich eine Maske, die du der KI aufsetzen kannst, wo der Rezipient der KI oder der Kommunikationspartner dann denkt, ah ja, okay, nee, dann muss ich das Ganze ja anders irgendwie auch wahrnehmen. Ja. Also dann kommt es ja auch wieder darauf an, also das könnte man ja projizieren, das kann, so ein Verhalten kannst du ja quasi auch auf Spiele projizieren und dann sagen, okay, meine Gegner sind halt... Alles was 11-jährige ukrainische Kinder. Ja, also jetzt nicht, wäre glaube ich ein komisches Spiel, ich weiß nicht genau, aber jetzt beispielsweise gehst, ne, nehmen wir mal Mass Effect oder irgendwas anderes Science-Fiction-mäßiges, ne? Ja, du gehst auf irgendeinen fremden Planeten und die Spezies, die dort lebt, die ist halt, was weiß ich, von der Intelligenz sozusagen her nicht so weit entwickelt und die haben halt einen geringen Wortschatz oder verstehen deine Sprache nicht so gut und dann kannst du denen vielleicht mit genug Befehlen und genug Reaktionen auf gewisse Commands, die du selber geben kannst oder Gesprächsoptionen, die du beispielsweise im Dialog vorgibst, dann vorgaukeln, irgendwie, dass die halt immer entsprechend realistisch reagieren und dann hast du das Gefühl, wirklich dich mit jemandem zu unterhalten, statt wie jetzt bei einem Mass Effect oder Fallout immer gut, neutral, böse. Ja. So, das ist natürlich nett, aber nicht realistisch. Das ist ja viel zu unreflektiert, viel zu undiversiv. Ja, klar. Also, aber dann brauchst du halt genau diese, so eine richtige künstliche Intelligenz, weil du kannst ja gar nicht alle Möglichkeiten abdecken, sondern die müssen tatsächlich auf das, was du sagst, reagieren. Also, ja... Keine Ahnung. Aber Tommy, gibt es denn irgendwie den Turing-Test, hast du da, keine Ahnung, hast du eine Ahnung von, dass der vielleicht in Spielen sogar zum Einsatz gekommen ist schon mal, dass Entwickler gesagt haben, hey, wir probieren das mal aus und dann gucken wir mal, ob unsere KI sich irgendwie cool verhält und ob das irgendwie realistisch wirkt, weil unsere Testspieler, Beta-Tester oder sowas, gesagt haben, ja krass, das hat sich voll echt angefühlt. Also ich weiß, dass es halt diese Wettkämpfe gibt, diese Events, wo Programmierer ihre KIs reinschicken. Inwiefern das jetzt schon für Spiele genutzt worden ist, kann ich aus dem Stand so nicht sagen, müsste ich selber mal nachschauen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest einige Techniken übernommen worden sind. Aber das sind dann Wettkämpfe in, sagen wir jetzt einfach mal FIFA, wo ich dann spiele und der Entwickler programmiert eine oder irgendwelche Fighting. Also zwischen oder Programmierern oder nicht? Sind das dann einfach nur, also keine offiziellen Spiele, wo eine KI programmiert wird, die dann gegen mich spielen würde, sondern Doch, also diese Wettkämpfe drehen sich darum, dass Leute ihre selbstgeschriebenen KIs da in den Ring schicken und es soll halt hinterher geguckt werden, wer hat sich am menschenähnlichsten verhalten. Hm. Okay. Ich glaube, das Ganze ist auf Unreal Tournament-Basis gewesen, aber nage mich da nicht fest. Um nochmal auf Metal Gear zurückzukommen, ich glaube, das war der erste Moment, wo ich dachte, wie kann sowas im Spiel passieren, der Kampf Psycho-Mantis. Ja. Woher soll der wissen, weil ich letzte Woche gespielt habe? Der hat mir irgendwelche Sachen gesagt, du spielst das und das. Der wusste, wo ich hingehe und ich war, hä? Wieso das funktionieren? Ich habe es nicht gespielt, keine Ahnung, könnt ihr das mal kurz erklären? Im Endeffekt hat er, also im Nachhinein hat er einfach nur die Memory Card ausgelesen, die Save Games, die man sonst hatte, okay, und hat dir dann während des Kampfes gesagt, keine Ahnung, du spielst Tony Hawk. Du musst ja einen kurzen Moment wieder zurückgehen. Ja. Kommst halt zum Bosskampf, ne? Genau. Das ist halt Psycho Mantis, so ein Telekinese-Typ, der schwebt da irgendwie. Schwebt so, wie so ein Guru im Endeffekt. So ein Guru-mäßig, nur Science-Fiction-haft, hat so eine Gasmaske auf, so ein totaler creepy Typ. Ja. Und der erzählt dir erstmal einen, bevor du gegen den kämpfst. Und zwar erzählt er dir so, okay, du spielst offensichtlich ganz gerne Castlevania. Boah, was ist mein Fuck? Total weiß der das. Ja. Ja, und dann hat er halt im Endeffekt die Memory Card ausgelesen, was gibt's für Saves. Ich bin nicht sicher, ich glaube, der liest nur aus, ob du Konami-Save Games hast. Oder kann hast, auch ne? sein, glaube ich schon. Oder es war vielleicht der Gag, dass er dann nur Konami-Titel genannt hat. So das Werbe Schlimmere ist ja eigentlich, dass man den nicht besiegen kann. Der weiß jeden Schritt, den du machst. Wenn du schießt, dann weicht der immer aus. Der weiß ganz genau, wann du schießen. Also wann du schießt, wann du ausweichst, wann du nach rechts gehst, wann du nach links gehst. Der reagiert halt schneller als... Ne? Ja, habe ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Unfair. Du schießt irgendwo hin und dann teleportiert der sich halt innerhalb von einer Millisekunde irgendwie einen Meter nach links und dann hast halt nicht getroffen. Und denkst, der Clou, what the fuck, was der passiert? Clou im Endeffekt ist, du musst den Controller aus dem ersten Port raus in den Player 2 Port reinstecken und dann kannst du ihn halt besiegen, weil er nur auf den ersten Port zugreift. Also ja, wie kommt man denn darauf? Metal Gear Solid, welcher Teil ist das dann? Der erste auf der PlayStation 1. Also wenn man die NES-Teile weglässt. Okay, also das heißt, es gab noch nicht so richtig Internet. Oder PlayStation 1 war so... Nee, das glaube ich. Also nicht, wie kommt man denn so... Das ist so, also da würde ich ja, heutzutage würde ich halt einfach... Ne, nach also genug Spieler haben es rausgefunden, ja, ja. Würde ich sagen. Ich habe es auch, glaube ich, von alleine geschafft. Ja, so, wie so eine Urban Legend halt ist dann so... Ewig glaub, vielleicht, hat er, vielleicht sagt vielleicht er sagt irgendwie irgendwann so, noch, gibt er ja, diese Hinweise, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also so doof haben sie es nicht gemacht. Das ist, würde ich immer noch dran sitzen. Ja, wahrscheinlich. Man kommt schon irgendwann auf jeden Fall auf, aber das war so der erste Moment, wo ich dachte, wie kann das? Ja. Woher soll er wissen, was ich gerade gespielt habe? Vorgaukeln der Realität. Ja, genau. Absolut. Also da muss man vielleicht auch mal einwerfen, dass generell KI sehr viel Verarsche ist. Wenn ich zum Beispiel hingehen würde und eine KI für ein Echtzeitstrategiespiel basteln würde, ich würde den immer zum fest vorgegebenen Zeitpunkt von seiner Basis aus einen Scout direkt in die Basis des Spielers schicken und dann halt nur am Schwierigkeitsgrad ablesen, wann das passiert. Das heißt, auf schwer innerhalb von 5 Minuten, auf mittel innerhalb von 10, auf leicht innerhalb von 15 Minuten. Weil der Spieler wird nicht dahinter kommen, dass ich genau das mache. Ja. Es gab ein wunderbares Experiment mal, wo man... Spieler hat gegen eine Halo-KI antreten lassen, ich glaube bei Halo 2 war das, und das waren zwei Sets, gegen die sie antreten mussten. Das eine Set hatte leicht bessere Werte als das andere, also jetzt im Sinne von macht mehr Schaden, hat mehr Health-Punkte etc. Es war aber in beiden Fällen genau die gleiche KI. Und die haben, Spieler haben durchweg zu 100% im Nachhinein gesagt, die KI mit den besseren Werten hätte sich intelligenter verhalten. Ja, war einfach nur schwieriger bei euch, ja. Aber das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich spiele auch Pen-Paper-Rollenspiele und ich meister halt auch. Und ich tue eigentlich immer nur so, als ob ich würfel, ehrlich gesagt. Also ich hoffe, meine DSA-Gruppe jetzt nicht zu. Das ist sehr gut, so aber Internet, ich habe halt immer so ein Meisterschirm. Und dann ist halt immer irgendwie, ja, ihr trifft jetzt auf Gegner XY und dann würfel ich das halt immer aus. Aber ist total egal. Also ich gucke halt immer, dass sie irgendwie Spaß haben. So, darum geht es eigentlich auch. Und wenn sie den halt besiegt haben, aber das war so ein langweiliger Kampf, dann... Ja, krieg ich halt nochmal 50 Lebenspunkte oben drauf, so, kein Problem. Oder wenn ich so denke, oh fuck, das ist, ich hab diesen riesen Dämon, diesen Typen mit fünf Armen und drei Ärschen irgendwie jetzt gerade heraufbeschworen. Und der nimmt die gerade richtig hart auseinander, dann stirbt er halt auch mal früher. Aber wäre auch scheiße, wenn die ganze Hellgruppe dann da stirbt, weil ich irgendwie so eine Fähigkeit. Du bist ja dann Geschichtenerzähler. Das heißt, du willst ja, dass die Leute eine schöne Geschichte erleben. Klar. Und das ist ja beim Videospiel auch, wenn das zu einfach ist, dann macht es auch keinen Spaß, finde ich, weil dann hast du keine Herausforderung. Also du willst schon das Gefühl haben, du hast den jetzt gefickt, oder Entschuldigung, du hast jetzt den Oberboss halt kaputt gemacht und du bist halt weitergekommen. Und, ja, eben. Ich glaub, dass eine gewisse zu schwer darf ein Spiel auch nicht. Genau, also, du musst halt genau den Sweet Spot treffen. Also wenn es zu einfach ist, dann wird es langweilig. Wenn es zu schwer ist, dann hast du nur frustrierte Spieler an das Spiel teilweise nicht. Da fällt mir gerade eine lustige Anekdote ein, die nichts mit KI zu tun hat, sondern ich habe einen Arbeitskollegen von mir, der... Arbeitet bei Skynet. Nee. Entschuldigung. Alle 10 Minuten. Ja, genau, so Skynet, das ist jetzt ein Running Gag. Ihr kennt bestimmt Last of Us. Ein hervorragendes Spiel. Ich mag Spiele, wo eine schöne Geschichte bei ist. Ich einfach sehr geschichtinteressiert bin. Und es gibt die Fähigkeit, zu hören oder zu sehen, wie die anderen sich bewegen, indem man irgendeine Taste drückt. Dann sieht man tatsächlich so ein bisschen so die Wege. Und mein Arbeitskollege von mir, der wusste nicht, dass es diese Taste gibt, und der hat das Spiel einfach durchgespielt. Obwohl, er hat gegen jeden blöden Zombie, das ist so schwer und ich bin schon auf einem leichten Level, ich verstehe das nicht. Und nachdem er das durchgespielt hat, habe ich mir dann herausgefunden, dass er tatsächlich nicht wusste, dass es diese eine Taste gibt, wo er tatsächlich sehen konnte, ach, da sind Zombies, und er hat sich jeden einzelnen vorgenommen. Und, aber ich glaube, der hatte mehr Spaß am Spiel als ich, weil der tatsächlich echt hinterher da saß und sagte, so, jetzt habe ich sie alle kaputt gemacht. Ja klar, dann ist das Durchhaltevermögen. Ja, Art und Weise stolz. Und das ist eigentlich das, was, jetzt sind wir eigentlich mit dem Thema Schwierigkeitsgrad, ganz interessant gerade, ist ja das, was Dark Souls und Bloodborne etc. ja auch mit dir macht. Ist Super Meat Boy. Ist Super Meat Boy. Perfektes Beispiel. Also, ich hab's gehasst. Echt? Ich hab's angefangen und hab geflucht und gesagt, ja, also ich habe keine sonderlich hohe Frusttoleranz. Und bei mir war es dann so, ich versuch's einmal, ich versuch's zweimal, ich schmeiß es runter, ich mach 3 Tage was anderes, ich lade es nochmal neu, und lass es dann gleich liegen. Also du kriegst ja bei Super Meat Boy, also ich hab's nicht viel gespielt, aber du kriegst ja keine Belohnung. Also bei einem anderen Spiel würde ich sagen, ja geil, das ist eine geile Story. So, dann setz mich dahinter und dann kriege ich halt die nächste Cinematics um die Augen oder die nächste Cutscene oder so. Und Super Meat Boy ist halt so... Ja, du läufst halt nur von A nach B im Prinzip. Ist wie so ein Mario in anders. I beg to differ, Sir. Also ich sehe das halt anders. Super Meat Boy ist bei mir, als ich damals Game Design unterrichtet habe, ich habe halt in Köln an der Deutschen Pop habe ich halt einen Game Design Kurs gemacht, und Super Meat Boy war immer mein Go-To-Beispiel, wenn es um in Anführungsstrichen, meiner Meinung nach, perfektes Game Design gab. Das Spiel, das leitet dich perfekt an alle Mechaniken ran, die das Spiel hat. Laufen, springen. Ja, sind ja auch nicht viele. Nee, ist das nicht viele. Ja, aber das Spiel ist halt knüppelhart. Ja. Du brauchst zwar nicht viele Mechaniken, aber die reichen aus, dass du die auf lange Zeit perfektionieren und meistern musst, sodass quasi dann im Endeffekt du das Spiel, also das Level schaffst, auch nach 100 Anläufen. Und dann hast du aber die, also meiner Meinung nach, finde ich, ist die Belohnung halt die, dass du das Level schaffst. Und wenn du dann auch noch einen guten Run schaffst, du kannst dann auch auf Zeit spielen, dann ist es halt extrem befriedigend, weil das so auf so einem kurzen Zeitraum befriedigend ist. Ja. Ich meine, es ist Geschmackssache, wenn Tommy, du sagst irgendwie, ist nicht dein Ding, Frustgrenze und so, Frustgrenze ist auch bei Dark Souls ein Riesenthema, ne? Ist mir zum Beispiel zu knüppelhart, Dark Souls, aber es ist halt genau das, was du gerade sagtest, genau, dass du halt, im Endeffekt durch die Strategie halt da rankommst und dein Kollege, der hatte eine Menge Spaß dabei, weil er am Ende mega stolz war, dass es geschafft hat, weil es so schwer war. Und das ist halt diese Befriedigung, die dabei rumkommt. Das kannst du natürlich mit einer KI, ich will eigentlich nur gerade einen Bogen spannen, also oder den Kreis schließen, das kannst du theoretisch versuchen, mit einer KI irgendwie auch so zu drehen, dass die KI halt schlau ist und die macht dich richtig fertig, aber wenn du sie dann überlistest, dann ist die Befriedigung größer. Ja, adaptiver Schwierigkeitsgrad. Also, wer so deine Lieblings-KI? Um jetzt den Bogen zu schlagen, zu ganz am Anfang. Ich genau, nein. Ja, aber man könnte jetzt, also wir haben ganz am Anfang kurz, ich glaube, ich hatte versucht zu fragen, was denn so eure Lieblings-KI ist. Also generell nicht nur in Spielen, sondern generell auch irgendein Science-Fiction-Charakter oder so. Also würdest du sagen, wie Meat Boy so irgendwie im Spieldesign oder was hast du so? Ja, also von Meat Boy ist halt eher für mich Game Design. Game Design, ne? Weil das ist halt total einfach abgesteckt, so das und das musst du so und Level Design. Level Design ist perfekt, Game Design ist perfekt, so. Meiner Meinung nach. Weil du halt alles genau so lernst, dass du es schaffen kannst. Und wenn du scheiterst, dann weißt du genau, warum du gescheitert bist. Ja. Es ist halt in keiner Form... Wie oft ich in dieselbe Stelle gesprungen bin bei Meat Boy, ne? Ja, selber schuld. Aber du siehst doch, dass da eine Kreissäge ist. Spring doch nicht da rein. Ja. Ja, aber was ist denn deine Lieblings-KI als Science-Fiction-Nerd? Ich finde, ein schönes Beispiel für eine gute KI oder für eine gelungene KI in einer Geschichte ist Marvin aus Paranoid durch Galaxis, weil er depressiv ist und immer schlechte Laune hat. Und das ist halt so typisch menschlich, finde ich, weil er einfach ein Kacktag, also ein Kackjahrhundert, ein Kackjahrtausend. Und ich finde, das macht ihn halt sehr, sehr menschlich. Natürlich ein bisschen einseitig, weil es halt einfach Comic Relief ist, aber es ist... Es ist halt schon so. Und wie gesagt, also ich glaube, künstliche Intelligenzen, also sehr interessanten Ansatz, den ich noch kenne, aber den Film kennt wahrscheinlich keiner mehr. Es gab in den 80er Jahren so einen, tatsächlich diesen Ansatz, dass einen so ein Typ irgendwie Sekt über seinen PC hat kippen lassen. Und dadurch Sekt. Ist. Ja, irgendwie, oder Wein oder so. Über die Tastatur vor allem. Also er hat über die Tastatur und dadurch ist der Computer zum Leben erwacht. Ja, passiert ja auch ab und zu. Mal. Ich glaube, es ist ein 80er Jahre. Ich habe das letzte Mal Pflanzen versucht, es hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das hieß irgendwie Electronic Love. Es war eigentlich eine Liebesgeschichte, weil der Computer sich in die Nachbarin verliebt hat. Und, aber das war ein Wahnsinnsfilm. Hat mich jetzt überzeugt. Voll. Großartiger Soundtrack, ich glaube, naja, egal. Auf jeden Fall, aber was ich wirklich faszinierend an dieser Geschichte fand, war, obwohl es damals noch nicht wirklich Internet gab, das war 83, 84, war das so, dass der irgendwie, dann gab es dann halt einen Kampf gegen den Computer, weil es dann eine Eifersuchtsgeschichte kam. Und am Ende war dann halt alles gut, aber der Computer hatte sich irgendwo gesichert, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, es gab ja damals kein Internet und er hat sich dann am Ende im Radio gemeldet. Was wahrscheinlich gar nicht so richtig funktioniert, wenn es keine Computer gibt oder so. Aber so dieser Grundgedanken, dass einer KI, die im Internet landet, finde ich super interessant, weil das Internet ist einfach, glaube ich, die größte Wissensquelle, die Menschheit je hatte. Ja, voll. Und jetzt, wenn du eine künstliche Intelligenz hast, die tatsächlich Zugriff auf das komplette Internet hat, weiß sie alles. Und wenn sie noch hacken kann oder was auch immer, hat sie auf alle Daten Zugriff. Und dann finde ich, ist dann ein sehr beängstigender Gedanke, finde ich. Ja. Selbst wenn sie nicht hacken kann. Ja, mal ganz kurz reinspringen. Ja. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber mir rollen sich gerade so ein bisschen die Fußnägel hoch. Wir haben da jetzt mehrere KIs aufs Internet losgelassen. Es passiert nicht sonderlich viel. Wir haben eine KI gehabt, die hat im Fall 10 oder 15 Jahre gebraucht, um den Unterschied zu lernen zwischen The Pen is in the Box, also der Stift ist in der Schachtel, und The Box is in the Pen, die Schachtel ist im Stall. Ja gut, das liegt ja... Die beiden Pen Wörter auseinanderzuhalten und aus dem Kontext erkennen zu können. Ja. 10 bis 15 Jahre. Ja gut, es aber ich meine, es geht ja voran, ne? Oder nicht? Ja, ja. Ja. Aber jetzt, ich meine, das ist ja so. Jetzt guck dann, ich kann ich dir ein neueres Beispiel geben. Ja. Da hat man dann so einen Chatbot mal aus Internet losgelassen, der sich einfach nur mit Leuten unterhalten sollte und ein bisschen nähern sollte. Das Projekt hat man, glaube ich, nach 24 Stunden wieder eingestampft, weil das so ein rassistisches... Ja, das habe ich auch gelesen. Stück geworden. Aber das ist doch das Internet. Es bildet das Internet ab. Guck dir doch mal die Kommentare an. Aber das war eine Stimme mehr für Trump. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob das die Schuld der KI ist. Ich meine, das ist halt, wie das Internet ist. Also du wirst ja überall beleidigt irgendwie. Aber, ja gut. Oder ich nur, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die lernt aus Facebook. Jetzt, aber jetzt schau dir einfach mal die Entwicklung an der Computer einfach die letzten 15 Jahre. Oder die letzten 20 Jahre. Also wie gesagt, ich habe vor 20 Jahren mein erster Computer VC20. Du hattest ja auch gesagt C64. Guck dir einfach die Entwicklung an, die wir in 20 Jahren gemacht haben. Und 20 Jahre ist nichts eigentlich. Gut, für unsere Lebenszeit ist es viel, weil wir halt einfach auch nur eine geringe Lebenszeit haben. Aber wenn du jetzt mal so ein paar, einfach nur in unserer Lebenszeit, wenn ich Glück habe, ich werde vielleicht 80, das heißt, ich habe noch gute 40 Jahre vor mir. Und wie, ich kann heute nicht voraussehen, wie das in 40 Jahren aussieht und wie Computer in 40 Jahren. Und weil ich glaube, die Entwicklung, die funktioniert ja nicht, das ist ja exponentiell, wie das wächst, habe ich zumindest das Gefühl. Also ich wollte als Kind, wollte ich immer, ich war froh, ich hatte eine Taschenrechneruhr und mein Traum war es mal, mit einer Uhr telefonieren zu können. Da lachen die Kinder auch drüber, wenn ich meinem Sohn erzähle, was, okay. Aber diese Entwicklung, die einfach nur in 20 Jahren jetzt passiert ist, gibt dem Ganzen jetzt nochmal 20, 30 Jahre. Ja, du weißt, wie sich das entwickelt. Also du bist davon ausgegangen, dass wir in 40 Jahren die sogenannte technologische Singularität haben. Das heißt, der Punkt erreicht wird, an dem die Maschinen in der Lage sind, sich selber schneller weiterzuentwickeln, als Menschen es könnten. Mhm. Ist das, was Brocken, glaube ich, gesagt irgendwie hatte oder wo er vorgewarnt hatte, als er sagte... Ja, das auch. Vor allen Dingen hat er aber davor gewarnt, in welche Richtung das geht. Was er meinte, ist halt dieser Punkt, dass wir als Menschheit, wir als Gesellschaft momentan nicht in der Lage sind, uns so weit zu zügeln, das in die richtige Richtung zu lenken, dass wir es halt nicht für zerstörerische Zwecke einsetzen. Und es ist einfach eine scheißendreck dumme Idee, ein System, mit dem du nicht verhandeln kannst, den du nicht erklären kannst, okay, ich ergebe mich, Waffengewalt zu geben und an Abdrücker zu setzen. Also jedenfalls nicht, würde ich, glaube ich, sagen. Ohne dass dieses künstliche intelligente System die Fähigkeit hat, Gnade zu empfinden. Ja, dann sind wir schon beim Thema Empfinden. Ethik, ja. Empfinden wird schwierig bei Computern. Aber ja, also, der Punkt, an dem wir jetzt sind, sehen wir das. Das ist für uns noch Science Fiction. Aber vor 20 Jahren war noch Handy Science Fiction. Das ist halt einfach. Ich sehe es natürlich aus der Warte eines Science-Fiction-Addicts und ganz klar, es gibt ganz endlich, endlich, bald. Skynet. Nein, aber klar, und wenn du dann mehrere Techniken noch vermengst, wie zum Beispiel wir sind auch immer weiter, was Nanotechniken angeht, das wird immer kleiner. Und das sind dann halt so Sachen, wo man, wie gesagt, wenn du schon sagst, wenn es eine vernünftige Menschheit gäbe, wo man sich denkt, so okay, die kriegen das alles in den Griff, die nutzen das alles fürs Gute, dann sehe ich dem wahrscheinlich auch nicht so negativ entgegen. Aber ich fürchte schon, dass das irgendwann mal in die falsche Richtung gehen kann, alles. Das geht momentan ganz grandios in die falsche Richtung. Es gab ja auch diesen wunderbaren Brief, der von vielen Forschern unterschrieben wurde, unter anderem auch von Stephen Hawking, wo darin gewarnt worden ist, wir können mit künstlichen Intelligenzen einfach die Fähigkeit von menschlicher Arbeit unglaublich potenzieren. Wir sollten jetzt aufpassen, wollen wir das halt nutzen, um die Menschheit uns gegenseitig fertig zu machen oder um den Menschen zu helfen. Und wenn wir jetzt mal so darüber nachdenken, wir haben längst Waffen entwickelt, die so heftig sind, die so schrecklich sind, dass der Einsatz dieser Waffen im Krieg verboten ist und als Verbrechen gilt. Wer sich mal zerbombte Städte anguckt, Kriegsgebiete anguckt und sieht, was für ein Leid und Elend da herrscht, kriegt vielleicht so eine Idee davon, dass wir jetzt schon Waffen haben, die echt einfach... Nein, es ist gut, dass die weit weg sind und dass sie verboten sind. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, dass da noch jemand ist, der diese Waffe sozusagen freischnauze einsetzt... Optimieren kann oder so, ja. Ja, Freischnauze, das ist ja gar nicht so weit hergeholt. Ne? Da sitzt ja in Amerika schon jemand, der den roten Knopf relativ schnell drückt wahrscheinlich. Ja, wenn wir Pech haben, dann kommen wir sowieso nicht so weit, weil das hat er vorher schon geschafft. Also das Ding ist ja, die können ja auch, da sind wir wieder, die werden nicht das machen, was wir von denen wollen, sondern nur, was wir denen sagen. Also wenn wir denen zum Beispiel sagen, es gab doch diese Schach-KI, der mal gesagt hat, verliere das Spiel nicht. Und was er einfach gemacht hat, ist, keinen Zug zu machen. Dann konnte sie mich auch nicht verlieren. So, und wenn wir jetzt mal eine KI erfinden und sagen, so, rette die Menschheit oder sichere den Bestand der Menschheit zum Beispiel, dann sagt sie sich vielleicht, ja okay, was ist denn, wenn ich alle töte außer einen und den friere ich ein? So, dann hat die auch den Bestand der Menschheit irgendwie so gerettet. Ja, ja. Aber ne, das ist halt genau das. Und ich habe diesen interessanten Beitrag mal gelesen, dass wenn jetzt irgendwie eine Nachricht aus dem All kommen würde, irgendwie okay, in, weiß nicht, 40, 50 Jahren sind wir hier, sagt uns Hallo, bereitet euch da vor, dann würden die Leute verrückt machen. Also die würden versuchen irgendwie, wie können wir die kommunizieren, was müssen wir machen? Und KI ist ja im Prinzip genau dasselbe. Also wenn wir da so eine krasse KI haben, die ein eigenes Bewusstsein hat, da wird aber irgendwie überhaupt nicht drüber gesprochen. Also wohl zumindest nicht, aus meiner Sicht nicht genug, dass man sich darauf vorbereitet. Die Frage ist halt irgendwie Bewusstsein, Empfinden oder Logik. Die Frage ist halt, wie sie handelt. Es ist halt immer was, ich weiß nicht, ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor, irgendwas sowas Ähnliches wie Empfindungen in ein technisches Gerät ran. Weiß nicht, also wir bauen halt mit Atomen irgendwie, unser Gehirn spielt auch aus Atomen, also irgendwie ist halt auch aus so Kohlenstoffen, also aus ganz, aus Kühlchen im Prinzip, ist ja auch ein Bewusstsein entstanden. Also warum nicht aus elektrischen Impulsen, also aus elektrischen Leitungen irgendwie. Also gerade nicht, aber... Ich würde eher sagen, dass die logisch handeln, also dass die mehrere Varianten auskalkulieren, aber wie gesagt, es ist auch einfach, weil ich glaube, das ist fürs menschliche Gehirn gar nicht nachvollziehbar, wie sowas funktionieren kann. Also es gibt so gewisse Sachen, die können wir, glaube ich, als Menschen gar nicht erfassen, und das fängt ja schon bei normalen sozialen Sachen an, wie man ja heutzutage im Internet sieht, und das, ich glaube, das sind so Sachen, da ist es schwer, sich vorzustellen, was daraus werden kann. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ob tatsächlich mal irgendwann wir so weit sind, dass wir eine KI geschaffen haben, die Empfindungen hat. Wie gesagt, das ist einfach außerhalb meines Vorstellungsvermögens, genauso wie Außerirdische außerhalb. Also es gibt sie wahrscheinlich, und es gibt ja auch irgendwelche mathematischen Formeln, die beweisen, dass es so viele Universen und so viele Planeten gibt, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass es Leben auf Planeten gibt. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Meine Vorstellung beschränkt sich auf das, was ich in Science-Fiction-Romanen lese, das, was ich in Filmen sehe. Und das ist das Bild, was ich mir dann davon mache. Daraus baue ich mein gesamtes Wissen auf. Genau. Ja, mehr habe ich auch nicht zu bieten. Aber nee, das ist halt, das, man macht sich ja ein Bild. Und das Bild, was man sich selber macht, hat ja viel damit zu tun, welche Einflüsse man hatte. Und ich glaube, darüber hinaus fehlt mir einfach die Vorstellungskraft, wie ein Außerirdischer oder wie eine KI funktionieren könnten. Das ist wow. Was für ein schweres Abschlusssatz, so, den wir jetzt mit dem riesen Cliffhanger aufhören. Ich glaube, außer einer von euch möchte noch was super Besonderes sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr bei eurem Podcast eigentlich Gäste? Mal so nebenbei? Ja, wir haben den nächsten Gast auf jeden Fall schon. Ab und zu, wir haben den nächsten, wir haben einen Spieler geplant. Wir haben einen Spieler. Ja, mal gucken, was daraus noch so wird. Eigentlich im Prinzip unser dritter im aktuellen Sokat-Bunde, der Andi, der hat auch einen Gastauftritt bei uns gehabt und ist eigentlich auch jetzt fest eingeplant, bei mehreren Folgen dabei zu sein. Genau. Ja. Es kommt halt, ich meine, Podcaster kennen das, ne? Was halt, nicht alle haben immer gleichzeitig Zeit. Das ist mein erster Podcast, hallo. Ja, so. Das ist halt, je nachdem wie viel Output du machen willst, dann ist es schön, wenn du Gäste hast. Manchmal schaffst du es aber nur zu zweit, weil einer keine Zeit hat oder so. Dann hast du unterschiedliche Konstellationen. Um das Ganze, was ich jetzt wahnsinnig platt getreten habe, kurz zu sagen, ja, wir okay. Also wir versuchen auch zumindest zu zweit einmal im Monat jetzt zu podcasten. Mindestens, ja. Ich wollte euch eigentlich so einen kleinen Werbeblock geben, jetzt habt ihr den maßlos überzogen. Nein. Sokat, ihr findet uns überall im Internet, einfach googeln. Wir sind die einzigen Sokat da draußen. Ist das denn eher so Retro-Zocken oder einfach alles? Alles, also von Retro bis heutzutage. Letztens haben wir ein Gameboy-Special gemacht, haben unsere Top 5 Gameboy-Spiele mal vorgestellt. Ganz schnell, was denn? Top 1 hier einmal. Top 1 bei mir war Pokémon. Rot. Welches? Rot. Und bei mir war fertig. Link's Awakening. Zelda. Ja. David, hast du Gameboy gespielt oder war das schon so? Ich habe damals den Gameboy auch noch gekauft, als er rausgekommen ist. Ja. Und ich glaube, ich hatte nur zwei Spiele, Tetris und Super Mario. Reicht eigentlich auch. Ja. Kannst du Tetris, ich habe zu Hause... Waren auch beide bei dir in der Liste. Waren beide auf der Liste, Reicht. Und was ist dein Top 1? Tetris. Also mein lustigerweise spielt jetzt mein Sohn wieder Pokémon Rot auf seinem Handy mit dem Emulator. Ja. Die alten Spiele. Er spielt jetzt alle alten Pokémon, weil die neuen hast du schon alle durch. Jetzt muss er alle alten nochmal durchspielen. Die sind noch besser, die alten. Ja. Aber hast du noch ein Lieblingsspiel? Ich finde das gerade ein interessantes Thema. Ein Lieblingsspiel? Ja, auf Gameboy. Auf Gameboy? Oh, ja, Gameboy habe ich gar nicht so viel gespielt. Aber um nochmal eine Frage kurz aufzugreifen. Ich wollte eigentlich, ich wollte euch noch kurz Vero geben und dann sagen. Nee, ist ja gut, reicht ja. Wir haben es ja. Ganz kurz, du hast ja gefragt, welche KIs wir am besten finden. Ja, entschuldige. Stimmt, ja. Da habe nur ich drauf geantwortet. Ich finde die Guess aus Mass Effect richtig, richtig gut dargestellt, weil die Guess. Das sind ach, du hast das doch Mass Effect gespielt. Ja, die ersten. Boah, ich raste aus. Ich wollte die ganze Zeit irgendwie Mass Effect Kram bringen und dann sagst du mir, darf ich nicht? Und ich hab doch gesagt, ich habe Andromeda noch nicht gespielt. Also ich falsch verstanden. Oh, na gut, egal. Ich verstehe die ganze Zeit immer noch Mass Attack und ich denke, Mass Effect. Mass Effect. Das ist ja, doch, ich kenne das. Okay. Du Nerd. Ja. Okay. Also die Guess, aber jetzt fand ich richtig gut dargestellt, einfach aufgrund der ganz anderen Art des Bewusstseins. Diese Schwarmintelligenz, die einfach komplett sich das Bewusstsein teilt und einfach nur ab und zu in die Druiden, in diese Körper rutscht, einzelne. Ja. Das fand ich einfach wunderschön rübergebracht. Ja, und auch waren das, ja. Verdammt. Genau. Du hast auch gut durchdachten, intelligenten Ansatz. Spoiler, also Mass Effect Spoiler, wenn jemand Mass Effect noch nicht gespielt hat, jetzt online ausmachen oder so. Aber ich spiele es auch nie. Ich auch nicht. Ja, wir spoilern ja nicht, wir reden ja jetzt nur, ich meine, das sind halt unterschiedliche Rassen, ne? Das ist ein Science-Fiction-Spiel. Nee, ich wollte was sagen tatsächlich. Achso, okay, ja dann doch Spoiler, sorry. Doch. Der Gärtner war es. Genau, der Gärtner war es. Nein, aber man trifft irgendwann mal ein und mit dem kann man sprechen. Und okay, ja, ich versuche das jetzt möglichst sanft zu formulieren. Und er sagt, wenn du ihn fragst, wie er heißt, sagt er, wir sind Legion oder Legion. Also das ist so ein Bibelding, keine Ahnung, ich lese die Bibel nicht. Aber wir sind Legion. Legion, genau. Und das ist halt viele. Und das ist cool, weil das halt nicht einer ist, sondern das sind halt irgendwie viele Programme. Das fand ich auch sehr cool dargestellt. Ja, das ist ja im Prinzip, wie du gerade sagtest, Schwarmintelligenz. Das wollte ich eigentlich, das ist ganz witzig, weil David, du hast vorhin auch mehrere Intelligenzformen angesprochen, ne? Mathematische Intelligenz, musikalische Intelligenz. Schwarmintelligenz ist ja auch eigentlich eine einzelne Kategorie, die wir Menschen so überhaupt gar nicht greifen oder nachempfinden können, weil wir es nicht haben. So. Wir haben einen Instinkt, der so ein bisschen in diese Richtung geht. Wenn irgendwo auf einem großen Platz irgendwie ein Megatumult ist, eine Bombe hochgeht oder so, dann ist das keine Schwarmintelligenz, dass alle auf einmal weglaufen. Dann ist das Instinkt, aber nur aus reinem Selbsterhaltungszweck im Betrieb. Ne? Aber Schwarmintelligenz ist ein fantastisches Beispiel, weil man das ja auch in Spielen so umsetzen kann, dass sich das realistisch anfühlt und es ist trotzdem aus der Natur entnommen. Und somit hast du das Gefühl, okay, krass, die Zerg bei StarCraft, die verhalten sich ja wie eine Rasse von schwarmintelligenten Insekten. So, die verhalten sich alle gleich, so, die machen alle das Gleiche und deswegen machen die meine Basis kaputt. So krass auf die Art und Weise, wie sie es machen. Und dann hast du halt das Gefühl, okay, das scheint irgendwie so eine insektoide Schwarmintelligenzrasse zu sein. Dann projizierst du dieses Bild, was du hast, ja auf diesen NPC oder Gegnertyp. Ja. Und dann hast du das Gefühl, okay, die sind so und die Schwarmintelligenz dahinter, die funktioniert auch und dann wirkt es etwas realistischer. Und das finde ich eigentlich, also gerade in Spielen ist Schwarmintelligenz eigentlich eine spannende Sache, weil die leicht zu erfassen ist für uns, obwohl wir es nicht nachempfinden können. Ja. Ich glaube, meine liebste künstliche Intelligenz. Ich würde, glaube ich, Bender von Futurama sagen, um das Ganze mal wieder auf eine lustige Ebene hier zu bringen. Das weil er einfach auf. Ja. Der scheißt eigentlich auf alles, der macht sein Ding. Und ist halt menschlich. Ja, genau. Ja, der ist der menschlichste Roboter, den man so kennt, vom Gefühl her. Der trinkt, raucht, dem ist alles egal, der zieht sein Ding halt durch. So. Klaut. Ja. Klaut. Konnte aber trotzdem irgendwie durchs Leben. Ja. Also. Als du vorhin den Marvin genannt hast von Paranormal Galaxies, habe ich auch, weil du gesagt hast, ja, er ist halt depressiv und deswegen wirkt er menschlich. Mhm. Da habe ich auch sofort gedacht, klar, eine KI ist in dem Moment, wirkt die menschlich, wenn die halt Empfindungen simuliert oder hat. Ne? Und dann ist so ein Bender natürlich auch ein Fall, ein C-3PO auch, in gewisser Weise sogar ein R2-D2, der zwar sich nicht äußern kann, aber halt auf eine gewisse Art und Weise agiert. Wo das denkst, ist halt eher sowas Tierisches, ich finde immer so ein bisschen wie so ein, das ist wie ein kleiner Hund. Ja, ja, so, genau. So ein paar traurige Sounds und so, aber, weiß man, okay, geht's nicht. Aber der hat ja auch so Heldentaten emuliert, gemacht. Nicht simuliert. Entschuldigung. Nein, das ist genau der Unterschied. Wenn du dir zum Beispiel mal Milo anguckst, Project Milo, kennst du das? Ist einige Jahre her. War das nicht irgendwas von Peter Molyneux? Ja, genau. Das war dieser kleine Junge, der halt auf dich reagieren konnte. Ach, ja. Du hast dich halt davor gestellt und er hat dich über die Kamera erkannt, über die Stimmerkennung hat er halt erkannt, das bist auch wirklich du. Mhm. Konnte deine Gesichtszüge auslesen und an deiner Tonlage und deinen Gesichtszügen ablesen, in welcher Stimmung du gerade warst und da entsprechend darauf reagieren. Der wirkte unglaublich menschlich und es war immer super spannend zu sehen, wenn man das Leuten gezeigt hat. von wegen so, oh mein Gott, der ist ja total realistisch, wow, super intelligent. Und ich fand das auch sehr überzeugend, bis ich mich mit meiner besten Freundin darüber unterhalten habe, die selber sehr versiert ist in dem Gebiet, Neurowissenschaftlerin, die meinte einfach nur, das sind ein paar ganz einfache psychologische Tricks. Ja klar, das ist ja auch eigentlich die Kombination daraus. Ne? AI sind halt die Befehle, die du der Figur halt gibst, die die KI, jetzt muss ich nachfragen, weil ich jetzt verunsichert bin, emuliert? Emulieren ist das so tun als ob sozusagen. Du willst einfach nur den gleichen Endeffekt haben. Simulieren heißt, du gehst auch die ganzen Schritte genauso nach, um zu dem Endeffekt zu kommen. Okay, und dann wäre Milo in dem Moment, der würde eine KI simulieren, weil der auch die Schritte vorspielt? Nein, ist auch emuliert. Er würde einen Menschen emulieren. Okay, verstehe. Vorgaukeln. Ja, genau. Vorgaukeln. Ja, okay. Ja, und in dem Moment, wo du halt diese psychologischen Tricks anwendest, ist es wieder so, dass der Spieler oder der Rezipient, der Kommunikator, dann quasi darauf so reagiert, dass du das Gefühl hast, es wäre realistisch. Also, ich weiß auch nicht. Und dann sind wir wieder auf dem Level, dass Emotionen damit einspielen. Mhm. Und was ich sagen wollte, ist, dass halt Roboter oder KI-Figuren, die halt sich menschlich verhalten, weil sie emotional sich verhalten oder Emotionen vorgaukeln, emulieren, für uns am realistischsten sind. Kennt ihr den Film Her? Ja. Mit der Siri. Genau, mit diesem intelligenten OS. Viel zu realistisch. Und das ist halt wirklich krass, ja. Wo wir gerade bei Emulieren von Menschen und Gefühlen und so weiter sind. Das ist ein krasser Film. Ja, das ist ganz kurz, um anzureißen, ne? Der Her ist mit Joaquin Phoenix, ne? Quatsch. Ich bin halt richtig hart beschissen als Schauspieler. Ne? Ich sehe jemanden nur in Figuren. Ja. Ich sehe den nächsten Film. Ich habe letztens erst gecheckt, dass Ian McGregor sowohl Obi-Wan Kenobi ist, als auch der Typ aus Trainspotting. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Und ich so, was? Das ist derselbe Typ, Mann? Das war halt echt verrückt für mich. Und danach habe ich halt in Trainspotting 2 nur Obi-Wan Kenobi irgendwie Drogen nehmen sehen. Das war halt echt verrückt für mich. Dann musst du jetzt Fargo gucken, weil da spielt hier gleich 2 Rollen in einer Serie. Oh, krass. Ja, okay. Ich krieg's was immer sehr, sehr spät mit, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht so gut drin. Also, wenn mich fragst, welcher Schauspieler das ist, keine Ahnung. Ja, Joaquin ist richtig. Und die künstliche Intelligenzstimme, die Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, richtig. Und das ist im Prinzip ist das ja, der Joaquin Phoenix Charakter ist irgendwie Texter oder so. Was ja, genau. Der schreibt Briefe, der schreibt, weil das oldschool ist. E-Mails oder so, ja. Oder Briefe, genau. Und verfasst die halt. Und er kriegt ein neues Betriebssystem. Und das ist halt wie Siri, aber halt 1000-mal weiterentwickelter, ja. Weil das kann mit ihm reden, das sortiert seine E-Mails, liest die und spricht die ganze Zeit mit ihm. Er hat halt die ganze Zeit so einen Knopf im Ohr, genau, ja. Und kann dann auch mit dieser künstlichen Intelligenz permanent auch sprechen. Hat im Prinzip quasi, das fühlt sich, glaube ich, also ich finde, das fühlt sich so an, wie wenn du permanent mit jemandem telefonierst. Ja. Du hast die ganze Zeit jemanden auf dem Ohr, mit dem du telefonieren könntest oder sprechen könntest. Und die Person weiß aber erstens alles über dich und zweitens auch über dein Leben, weil der ist deinen Computer ausliest und dein Verhalten so kennt. Aber die spricht und verhält sich ja so unfassbar realistisch. Ja, ist halt auch, ja. Das war halt ein Ticken zu krass, fand ich, weil ich gar nicht die ganze Zeit gedacht habe, es wäre irgendwie eine KI, weil es viel zu realistisch war. Aber ich meine, das ist ja das, was der Film darstellen wollte, halt eine hyperrealistische, kaum noch zu unterscheidende KI-Form. Die halt mega emotional menschlich ist. Die haben ja sogar dann irgendwie so Cybersex sozusagen. Ja. Ne? Und jetzt freue ich den Film, der will ja noch jemand sehen. Oh, sorry. Ja, nein, aber so ist dann okay. Ja. Okay. nein, das ist das noch relativ am Anfang. Aber eigentlich ist das, was ich vorhin aus dem 80er-Jahre-Film erzählt habe, genau das Gleiche, nur halt mit einem beschissenen IBM-Computer. So. Ja, klar, ich meine, das ist ja auch logisch. Ja, das wurde ja schon aufgezeigt. Gab da auch eine Simpsons-Folge, wo die so ein Sicherheitssystem nachher im Haus hatten, der dann Humor umbringen wollte, weil er sich in Marschen war. Genau, die Stimme. Und er wollte ja nachher Humor umbringen, damit er Marsch bekommen kann, das Sicherheitssystem. Ja, der wusste halt auch alles, weil er überall Kameras hatte und so und war dann mit ihr baden und hat dann überall Kerzen und so angezogen. Also, falls ihr nochmal gucken wollt, Electric Dreams 1984. Ah, Electric Dreams. Gut, ja. Okay, Leute, es tut mir fürchterlich leid, ich würde mich gerne noch länger mit euch unterhalten. Aber das tun. Wir haben noch Programm. Wir haben gleich die Stripperin kommen gleich noch. Es gibt Koks für alle. Und dann tanzen wir alle zu 8-Bit-Musik. Ja, sehr gut. Und werden Roboter. Nein, ich weiß es nicht. richtig. Aber nur einer von den vier Punkten ist echt. Welcher, das erfahren wir gleich. Der nach wird euer Leben verändern, für immer. Was aber Tradition ist, zumindest im Nachtwind-Podcast, und deswegen wollte ich eigentlich fragen, ob ihr Gäste habt, dass die Gäste das letzte Wort haben. Will einer von euch unbedingt noch was sagen? Jetzt unbedingt, ihr habt jetzt die Chance, live bei YouTube vor vielleicht zwei Zuschauern was zu sagen. Das könnt ihr nie wieder, vielleicht. Oh mein Gott. Dieser Druck ist zu hoch. Ja. Als du Stripper sagtest, schnell das hoch. Also ja, das einzige Peak heute. 10 Hörer, also 10 Zuschauer. Wählt die Linke, sie ist noch besser. Politisches Statement ist immer schwierig. Also unabhängig von dem, finde ich halt. Okay, egal. keine Ahnung, was zu sagen. Es ist einfach, ja, guck, ich sitze hier ganz links außen an dem Tisch mit der roten Decke. Das stimmt, ja. Es hat okay. Schon was zu bedeuten, dass du hier sitzt. Dann, ja, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Herzlichen Dank, dass ihr hier auch noch zugehört habt. Das war auch sehr schön. Danke. Und wir sind gleich auch im Livestream noch mit 16817, 8-Bit-Musiker, der 8-Bit-Musik macht. Das wird bestimmt cool. Und ja, Dankeschön. Das ist cool. Besten Dank für die Einladung. Dankeschön.